Kundgabe 5672. Empfangen durch Bertha Dudde am 10.05.1953. Willensprobe auf Erden. Nachfolge Jesu. Verbindung. Nur in der Verbindung mit mir findet ihr eure Seligkeit. Ihr habt euch einst freiwillig von mir getrennt und wurdet dadurch unselig. Ihr müsstet freiwillig zu mir zurückkehren, um auch in den Zustand der Seligkeit versetzt zu sein, der daher nur in der Verbindung mit mir zu finden ist. Nichts kann euch ersetzen, was ihr in mir und mit mir findet. Und darum ist auch jedes Streben nach anderer Richtung ein Leerlauf für eure Seele, die nur aufgehalten wird auf dem Wege zur Vollendung, die ihre Rückkehr zu mir nur verlängert, so wie sie ein anderes Ziel anstrebt als die Vereinigung mit mir. Ich allein will euer Ziel sein, weil ich allein euch die Seligkeit geben kann, die ihr verloren habt, aus eigener Schuld. Darum wird all meine Sorge sein, euren Willen mir zuzuwenden. Ich werde euch immer nur so lenken oder euer Schicksal so fügen, dass ihr zu mir Zuflucht zu nehmen gedrängt werdet, doch immer unter Achtung eures freien Willens. Weil euer Wille selbst ausschlaggebend ist, besteht aber auch die Gefahr, dass ihr diesen verkehrt richtet, dass ihr etwas anderes anstrebt und so die Rückkehr zu mir verzögert. Denn mein Gegner suchet gleichfalls euren Willen zu bestimmen, wenngleich er nicht zwangsmäßig auf euch einwirken kann. Er stellt euch immer andere Ziele vor Augen, die ihr verfolgen sollet, um euch von dem allein rechten Ziel abzulenken. Doch schwerlich werdet ihr auf Umwegen zum Ziel gelangen. Eure Erdenzeit als Mensch geht schnell vorüber. Es ist euch nur eine kurze Frist zugebilligt, wo ihr die endgültige Vereinigung mit mir erreichen könntet. Und so wie ihr diese kurze Zeit nicht weise ausnützet, ist sie für euch verloren. Es ist euch Menschen durch Jesus Christus ganz klar der Weg gewiesen worden, wo ihr zur gänzlichen Vereinigung mit mir gelangen könntet. Ihr brauchet nur den Weg der Nachfolge Jesu zu gehen, um sicher zu mir zu gelangen. Doch ihr müsstet bewusst diesen Weg zurücklegen. Ihr müsstet eure Hände nach mir ausstrecken, damit ich euch erfassen kann. Ihr müsstet also gedanklich durch inniges Gebet mit mir in Verbindung treten und durch ein Leben in Liebe die Kraft aus mir in Empfang nehmen, die nun schon die eingegangene Verbindung mit mir beweiset. Nur so könntet ihr auf Erden zum Ziel gelangen. Nur so erfüllet ihr eure Erdenaufgabe. Nur so kehret ihr euren Willen bewusst mir zu und ihr werdet angenommen von mir. Euer Erdenleben bezweckt nur die Erprobung eures Willens, der sich einst von mir ab und meinem Gegner zuwandte und der sich nun von ihm lösen und mir wieder voll und ganz ergeben soll. Ihr sollet in unmittelbare Verbindung treten mit mir. Verstehet ihr, was ich von euch verlange? Dass ich allein euer Herz erfüllen will, dass ihr es für mich allein zubereiten sollet, dass ich euer Herr und König sein will, dass ich keine fremden Götter neben mir dulden kann, denen ihr eure Gedanken zuwendet, weil diese dann stets einer gänzlichen Vereinigung mit mir im Wege stehen. Denn ich will eure ungeteilte Liebe, euer ungeteiltes Herz und euren Willen besitzen. Einstens solltet ihr euch entscheiden zwischen mir und meinem Gegner, dem ihr jedoch in blinder Liebe folgtet und mich verließet. So solltet ihr nun auf Erden alles verlassen und mir allein folgen. Dann bestehet ihr eure Erdenlebensprobe. Ihr richtet euren Willen recht und ihr erwerbet euch wieder das Anrecht auf die Seligkeit, die ewig wäret. Und weil euer einstiger Abfall von mir seine Begründung hatte darin, dass ihr mich nicht zu schauen vermochtet, weil ich euch den Weg der Rückkehr zu mir leicht machen wollte, bin ich selbst euch schaubar geworden in Jesus Christus, auf dass ihr ihn nun lieben und anstreben sollet und dadurch euch zu mir bekennet, der ich selbst mich in Jesus Christus verkörpert habe, um euch Menschen ein schaubarer Gott zu sein, dem ihr nun eure ganze Liebe schenken und euch seine Liebe erwerben könnet, der euch aufnehmen will in sein Reich, um euch auf ewig Seligkeiten zu bereiten, die ihr nur in der gänzlichen Verbindung mit mir genießen könnet. Amen.